Weizen nicht zu geizen, denn ihr heißt Meer und Weizen noch mit Glatze fress ihr jeder aus der Hand. Doch Aurelie kapiert das. Schaut dir jeder hinterher, doch du merkst nichts, weil sie nicht pfeifen und pfeifst du selbst die Flucht ergreifen. Du musst wissen, hier ist weniger oft mehr. Ach, Aurelie, in Deutschland braucht die Liebe Zeit. Hier ist man nach Tagen erst zum ersten Schritt bereit. Die nächsten Wochen wird versprochen, sich aus gründlichster Berochen und erst dann trifft man sich irgendwo zu. Einfach ist das eben nicht. Hier haben andere Worte ein ganz anderes Gewicht. All die Jungs zu deinen Füßen wollen sie küssen, auch die Süßen. Aber du merkst das nicht, wenn er dabei von Fußball spricht. Ach, Aurelie, du sagst, ich solle dir erklären, wie in aller Welt sich die Deutschen dann vermehren. Wenn die Blumen und die Bienen in Berlin subtil.